betrachtete ihn mit ernster Miene. »Ich verstehe. Ein alter Haudegen bist du. Zwar bin ich selbst nicht weit herumgekommen, aber man sagt, dass überall, wo Mannen zu Felde ziehen, die Hoffnung auf den nächsten Imbiss und Umtrunk sie leitet. Du hast also heute noch nichts zu dir genommen?« »Nun ja, genau gesagt doch«, sagte Pipin, »aber nur einen Becher Wein und ein oder zwei von diesen weißen Kuchen, die ihr Fürst freundlicherweise auftragen ließ. Aber dann hat er mich eine Stunde lang mit Fragen gelöchert. Und das macht hungrig.« Beregond lachte. »Kleine Männer leisten große Taten bei Tisch«, sagt man bei uns. »Aber du hast ebenso gut gefrühstückt wie nur einer in der Zitadelle und mit höherer Auszeichnung. Dies ist eine Festung und ein Wachturm und nun im Kriegszustand. Wir stehen vor der Sonne auf, essen im Morgengrauen einen Bissen und treten zur ersten Stunde unseren Dienst an. Aber kein Grund zu verzweifeln.« Er lachte wieder, als er Pipins enttäuschte Miene sah. »Wer schweren Dienst tut, nimmt um die Mitte des Vormittags eine Stärkung zu sich. Dann gibt es einen Imbiss zur Mittagsstunde oder später, wie es der Dienst zulässt, und zur Hauptmahlzeit und soweit möglich zum behaglichen Umtrunk kommen die Mannen bei Sonnenuntergang zusammen. Komm nun, wir laufen ein wenig herum, sehen zu, wo wir eine Stärkung auftreiben, setzen uns zum Essen und Trinken auf die Festungsmauer und genießen den schönen Morgen.« »Moment«, sagte Pipin und wurde rot, »aus lauter Gefräßigkeit oder Hunger, wie man es schonend nennen könnte, habe ich etwas vergessen. Gandalf oder Mithrandir, wie ihr ihn nennt, hat mich gebeten, zuerst nach seinem Pferd zu sehen. Schattenfell, der große Hengst von Rohan, der Augapfel des Königs, hat man mir gesagt. Und trotzdem hat er ihn Mithrandir für seine Dienste geschenkt. Ich glaube, sein neuer Herr liebt dieses Tier mehr als viele Menschen. Und wenn der Stadt an seinem guten Willen etwas gelegen ist, sollte sie Schattenfell mit höchster Achtung behandeln, noch freundlicher, wenn das möglich ist, als einen Hobbit.« »Hobbit?« fragte Beregond. »So nennen wir uns selbst«, sagte Pipin. »Gut, dass ich's weiß«, sagte Beregond, »denn nun kann ich sagen, dass die Hobbits ein wohlredendes Volk sind und dass auch deine fremden Laute dem glücklichen Ausdruck keinen Abbruch tun. Aber komm nun, mach mich mit diesem edlen Pferd bekannt. Ich liebe solche Tiere, obwohl wir sie hier in der steinernen Stadt selten sehen. Meine Sippe aber kam aus den Gebirgstälern und davor aus Ithilien. Doch keine Angst, wir machen dort nur einen kurzen Höflichkeitsbesuch und von da gehen wir in die Schenke.« Gut untergebracht und versorgt. Denn im sechsten Stadtkreis, vor den Mauern der Zitadelle, gab es gepflegte Stallungen für einige wenige schnelle Pferde, dicht bei den Unterkünften der Meldereiter, der Boten, die sich stets bereit hielten, sofort aufzubrechen, wenn Denethor oder einer der Hauptleute es befahlen. Doch jetzt waren die Ställe leer, denn alle Pferde und Reiter waren unterwegs. Schattenfell wieherte, als Pipin eintrat und wandte ihm den Kopf zu. »Guten Morgen«, sagte Pipin. »Gandalf kommt, sobald er kann. Er hat viel zu tun, aber er lässt dich grüßen, und ich soll nachsehen, ob du es gut hast. Ich hoffe, hier kannst du dich ausruhen nach dem langen Ritt.« Schattenfell warf den Kopf zurück und stampfte auf, ließ aber zu, dass Beregond ihn sachte hinterm Ohr kraulte und ihm die mächtigen Flanken streichelte. »Er sieht aus, als freue er sich auf ein Rennen und nicht, als habe er einen langen Ritt eben hinter sich«, sagte Beregond. »Wie stark und stolz er ist! Wo sind sein Sattel und Zaumzeug? Sie müssen prächtig sein.« »Nichts wäre prächtig genug für ihn«, sagte Pipin. »Er will nichts dergleichen. Wenn er einwilligt, einen zu tragen, dann trägt er ihn. Und wenn nicht, nun, dann können weder Zügel noch Kandare, weder Gurt noch Peitschen ihn zähmen. Lebe wohl, Schattenfell. Hab Geduld. Bald kommst du ins Gefecht.« Schattenfell hob den Kopf und wieherte, dass der Stall bebte und sie sich die Ohren zuhielten. Dann, nachdem sie sich vergewissert hatten, dass die Krippe wohlgefüllt war, nahmen sie Abschied. »Und nun zu unserer Krippe«, sagte Beregond und führte Pipin zurück in die Zitadelle und durch eine Tür in der Nordseite des großen Turms. Dort stiegen sie über eine lange, kühle Treppe in einen breiten, von Laternen erhellten Gang hinab. In den Seitenwänden waren Durchreichen, und eine davon stand offen. »Dies ist das Magazin und die Schenke für mein Wachtbataillon«, sagte Beregond. »Grüß dich, Dagon«, rief er in die Luke hinein. »Es ist zwar noch früh, aber hier ist ein Neuankömmling, den der Herr in Dienst genommen hat. Er ist mit knurrendem Magen weit geritten, und heute Morgen hat er harte Arbeit geleistet. Jetzt hat er Hunger. Gib uns, was du hast.« Sie bekamen Brot, Butter, Käse und Äpfel, die letzten aus dem Wintervorrat, etwas verschrumpelt, aber süß und saftig, dazu eine Lederkanne frisch gezapftes Bier, hölzerne Becher und Teller. Sie packten alles in einen Weidenkorb und stiegen wieder hinauf in die Sonne. Beregond brachte Pippin zu einer Stelle am östlichen Ende der großen vorspringenden Bastei, wo eine Schießscharte in der Mauer war, mit einer steinernen Bank unter der Brustwehr. Von dort hatten sie einen Ausblick über die morgendliche Welt. Sie aßen und tranken, sprachen bald über Gondor und seine Sitten und Bräuche, bald über das Auenland und die fremden Länder, die Pippin gesehen hatte. Ein ums andere Mal staunte Beregond, und je länger sie redeten, desto größer wurde sein Respekt vor dem Hobbit, der seine kurzen Beine von der Bank baumeln ließ oder sich auf die Zehenspitzen stellte, um auf das Land unter ihnen zu blicken. »Ich will dir nicht verschweigen, Herr Peregrin«, sagte er, »dass du für uns fast wie ein Kind aussiehst, wie ein Knabe von 9 Sommern etwa. Und doch hast du schon Gefahren bestanden und Wunderdinge erlebt, deren bei uns nur wenige Graubärte sich rühmen könnten. Zuerst dachte ich, es sei nur eine Laune unseres Fürsten, einen Edelpagen in Dienst zu nehmen, wie es bei den Königen einst Sitte gewesen sein soll. Aber ich sehe, dem ist nicht so. Und ich bitte dich, meine Dummheit zu verzeihen.« »Sie ist verziehen«, sagte Pippin. »Und übrigens ist sie gar nicht so dumm. Nach der Sichtweise unseres Volkes bin ich noch wenig mehr als ein Junge. Und erst in 4 Jahren werde ich jährig, wie wir im Auenland sagen. Aber mach dir keine Gedanken meinetwegen. Komm, sag mir, was ich sehen kann.« Er stieg und hatte die Nebel im Tal zerstreut. Die letzten Schwaden trieben eben als dünne weiße Wölkchen über ihren Köpfen, getragen von dem stärker aufkommenden Ostwind, der nun an den Fahnen und weißen Standarten der Zitadelle rüttelte und zerrte. Weit hinten auf dem Talgrund, etwa 5 Wegstunden von ihnen, sah man nun den großen Strom, wie er grauschimmernd von Nordwesten kommend in einer gewaltigen Schleife nach Süden und dann nach Westen bog, bis er in einem flimmernden Dunst verschwand, wo er dem 50 Wegstunden entfernten Meer zustrebte. Pippin sah den ganzen Pelennor ausgebreitet vor sich, bis in die Ferne getüpfelt mit Gehöften und kleinen Mauern, Scheunen und Ställen. Aber nirgendwo sah er Rinder oder anderes Vieh. Viele Straßen und Wege durchquerten die grünen Felder, und es herrschte reges Kommen und Gehen. Wagenkolonnen näherten sich dem großen Tor, während andere hinausfuhren. Ab und zu kam ein Reiter herangeprescht, sprang aus dem Sattel und eilte in die Stadt. Doch der meiste Verkehr ging aus der Stadt hinaus, auf der Hauptstraße nach Süden, die in einem engeren Bogen als der Strom um die Berge herumführte und bald aus dem Blickfeld verschwand. Sie war breit und gut gepflastert mit einem grünen Reitweg am Ostrand und einer Mauer dahinter. Dort galoppierten Reiter hin und her, doch die Straße selbst schien verstopft zu sein von großen Planwagen, die nach Süden fuhren. Tatsächlich aber war alles wohl geregelt, wie Pippin bald erkannte. Die Wagen fuhren in 3 Reihen, die eine schnellere von Pferden gezogen, eine zweite langsamere aus großen buntgedeckten Planwagen mit Ochsen gespannen und am Westrand viele kleinere Karren, gezogen von schwer dahinstapfenden Menschen. »Das ist die Straße zu den Tälern von Tumladen und Losarnach, zu den Bergdörfern, und dann weiter nach Lebenin«, sagte Beregond. »Dort fahren die letzten Wagen, auf denen sich die Alten und Kinder in eine Zuflucht begeben, und die Frauen, die sie begleiten müssen. Bis Mittag müssen sie alle aus dem Tor sein und die Straße freigemacht haben, so lautet der Befehl. Eine leidige Notwendigkeit.« Er seufzte. »Vielleicht werden nur wenige von denen, die jetzt getrennt werden, sich wiedersehen. Und schon immer hatten wir zu wenig Kinder in der Stadt. Aber nun sind gar keine mehr da. Bis auf ein paar junge Burschen, die nicht fort wollen und für die sich vielleicht irgendeine Verwendung findet. Einer davon ist mein Sohn.« Sie schwiegen eine Weile. Besorgt spähte Pippin nach Osten, als erwartete er jeden Augenblick Tausende von Orks, sich über die Felder ergießen zu sehen. »Was ist das dort?« sagte er und deutete in die Mitte der Anduin-Biegung. »Eine andere Stadt? Oder was ist es?« »Es war eine Stadt«, sagte Beregond. »Gondors Hauptstadt, während dies nur eine Festung war. Beiderseits des Anduin stehen dort die Ruinen von Osgiliath, das unsere Feinde vor langer Zeit eingenommen und niedergebrannt haben. Doch in Denethors Jugendzeit haben wir es zurückerobert, nicht um wieder dort zu wohnen, sondern um einen Vorposten zu errichten und die Brücke wieder aufzubauen, auf der wir Waffen hinüberbringen konnten. Und dann kamen die furchtbaren Reiter von Minas Morgul.« »Die schwarzen Reiter«, sagte Pippin, und seine weit aufgerissenen Augen verdunkelten sich in neu erwachender Furcht. »Ja, schwarz waren sie«, sagte Beregond. »Und ich sehe, dass du etwas von ihnen weißt, obwohl du sie in deinen Erzählungen nicht erwähnt hast.« »Ich kenne sie«, sagte Pippin leise. »Aber ich möchte jetzt nicht von ihnen sprechen. Nicht in solcher Nähe.« Er brach ab und ließ den Blick über den Fluss hinausschweifen. Alles, was er zu sehen glaubte, war ein riesiger, drohender Schatten. Vielleicht waren es die Berge am Rand des Gesichtsfeldes, deren Zacken hinter den annähernd 20 Wegstunden diesiger Luft verschwanden. Vielleicht war es nur eine Wolkenwand mit einer noch tieferen Dunkelheit im Hintergrund. Aber vor seinen Augen schien das Dunkel zu wachsen und sich zu ballen, langsam aber sicher auf den sonnigen Himmel übergreifend. »Mordor«, sagte Beregond ruhig. »Ja, dort liegt es. Wir nennen es selten beim Namen, aber immer haben wir in Sichtweite dieses Schattens gelebt. Manchmal erscheint er blasser und ferner, manchmal näher und dunkler. Nun wächst er und dunkelt. Und daher wachsen auch unsere Furcht und Unruhe. Und die furchtbaren Reiter haben vor noch nicht einem Jahr die Flussübergänge zurückerobert. Und viele unserer besten Mannen sind dort gefallen. Boromir war es, der den Feind vom westlichen Ufer zurückwarf. Und noch immer halten wir fast die Hälfte von Osgiliath. Kurze Zeit noch. Aber nun erwarten wir dort einen neuen Angriff. Vielleicht den entscheidenden Angriff des kommenden Krieges.« »Wann?« sagte Pippin. »Gibt es Vermutungen? Denn letzte Nacht sah ich die Leuchtfeuer und die reitenden Boten, und Gandalf sagte, das sei ein Zeichen, dass der Krieg begonnen habe. Er schien es ungeheuer eilig zu haben, aber nun scheint alles wieder ruhig seinen Gang zu nehmen.« »Nur weil nun alles bereit ist«, sagte Beregond. »Es ist nur das tiefe Atemholen vor dem Sprung ins Wasser.« »Aber warum brannten letzte Nacht die Leuchtfeuer?« »Es wäre zu spät, um Hilfe zu rufen, wenn wir schon belagert werden«, antwortete Beregond. »Aber ich weiß nicht, was der Fürst und seine Hauptleute beschlossen haben. Sie holen auf vielen Wegen Nachrichten ein. Und der Herr Denethor ist nicht wie andere Menschen. Er blickt weit. Manche sagen, wenn er des Nachts allein in seiner Kammer hoch oben im Turm sitzt und seinen Sinn hierhin und dorthin lenkt, könne er etwas von der Zukunft erkennen. Und manchmal suche er sogar den Feind in seinen Gedanken auf und ringe mit ihm. Und daher komme es, dass er so früh gealtert und vor der Zeit verbraucht ist. Doch wie dem auch sei, Herr Faramir ist außer Landes, jenseits des Stroms bei einem gefährlichen Unternehmen, und hat vielleicht Nachrichten gesandt. Doch wenn du meine Meinung darüber hören willst, weshalb die Leuchtfeuer angezündet wurden, so sage ich, es war die Nachricht, die gestern Abend aus Lebenin eintraf. Eine große Flotte läuft die Anduin-Mündung an. Eine Flotte der Korsaren von Umbar im Süden. Sie haben längst die Furcht vor Gondors Macht verlernt und sich mit dem Feind verbündet. Und nun führen sie einen schweren Schlag zu seinen Gunsten. Denn dieser Angriff wird uns einen großen Teil der Hilfe entziehen, die wir aus Lebenin und Belfalas erwartet haben, wo ein zähes und zahlreiches Volk lebt. Umso nötiger brauchen wir die Hilfe aus Rohan. Und umso froher sind wir über die Siegesnachricht, die ihr mitbringt. Dennoch...« Er unterbrach sich, stand auf und blickte in die Runde nach Norden, Osten und Süden. »Was in Isengard geschehen ist, sollte uns zeigen, dass wir in die Maschen eines weit gespannten Kriegsplans geraten sind. Dies sind keine Scharmützel an den Furten mehr, Überfälle aus Ithilien und Anorien, Hinterhalte und Plünderungen. Dies ist ein großer, lange vorbereiteter Krieg. Und wir Was immer unser Stolz uns einflüstern mag, sind nur auf einem seiner Schauplätze. Der ferne Osten jenseits des Binnenmeers, berichtet man, ist in Bewegung. Der Norden in Düsterwald und in den Ländern dahinter und ebenso Harad im Süden. Und alle Reiche werden nun auf die Probe gestellt, ob sie standhalten oder fallen und ins Dunkel sinken. Doch haben wir die Ehre, Herr Peregrin, stets dem geballten Hass des dunklen Herrschers standhalten zu müssen. Einem Hass, der aus den Tiefen der Zeit und über die Weiten des Meeres kommt. Hier wird er am härtesten zuschlagen. Und das ist der Grund, warum Mithrandir es so eilig hatte zu kommen. Denn wenn wir fallen, wer wird dann noch standhalten? Und siehst du viel Hoffnung, Herr Peregrin, dass wir standhalten können? Pippin gab keine Antwort. Er blickte auf die dicken Mauern, die Türme und die kriegerischen Fahnen und die Sonne am hohen Himmel. Und dann auf die Dunkelheit, die sich im Osten sammelte. Und er dachte an die langen Arme dieses Schattens, an die Orks in den Wäldern und im Gebirge, an Isengards Verrat, die Vögel mit dem bösen Blick, die schwarzen Reiter, vor denen man sogar auf den Straßen des Auenlandes nicht sicher war. Und an die geflügelten Schreckgestalten der Nazgul. Ihn schauderte. Viel Hoffnung schien es nicht zu geben. Und im gleichen Augenblick verblasste die Sonne für eine Sekunde, als wäre ein dunkler Flügel über sie hingeglitten. Und hoch aus den Lüften, fast zu fern für das Ohr, glaubte er, einen Schrei zu hören, dünn und dennoch herzbeklemmt, grausam und kalt. Er wurde bleich und drückte sich an die Mauer. »Was war das?« sagte Beregond. »Hast du es auch gespürt?« »Ja«, murmelte Pippin. »Das Zeichen unseres Falls, der Schatten des Unheils, ein furchtbarer Reiter der Luft.« »Ja, der Schatten des Unheils«, sagte Beregond. »Ich fürchte, Minas Tirith wird fallen. Die Nacht kommt. Das Blut scheint mir in den Adern gefrieren zu wollen.« Saßen sie stumm da und ließen die Köpfe hängen. Dann sah Pippin auf. Die Sonne schien immer noch, und immer noch wehten die Fahnen im Winde. Er schüttelte sich. »Es ist vorüber«, sagte er. »Nein, noch ist mir nicht zum Verzweifeln. Gandalf ist in den Abgrund gestürzt und ist doch wiedergekehrt und nun bei uns. Wir können standhalten. Und sei es auf einem Bein oder auf den Knien.« »Wohlgesprochen«, rief Beregond, stand auf und lief hin und her. »Nein, zwar müssen alle Dinge irgendwann ein Ende haben, doch Gondor wird noch nicht untergehen. Auch dann nicht, wenn ein verwegener Feind diese Mauern einnimmt und Berge von Aas vor ihnen auftürmt. Wir haben noch andere Festungen, und auf geheimen Fluchtwegen können wir in die Berge gelangen. Hoffnung und Erinnerung werden in einem verborgenen Tal wach bleiben, wo das Gras grün ist. »Trotzdem wollte ich, alles wäre vorüber. Ob mit gutem oder bösem Ende«, sagte Pippin. »Ich bin alles andere als ein Krieger, und die Aussicht auf eine Schlacht reizt mich wenig. Doch am schlimmsten ist dieses Warten auf eine Schlacht, der ich nicht entgehen kann. Wie lang mir dieser Tag schon vorkommt. Wohler wäre mir, wenn wir nicht nur stillhalten und abwarten müssten, ohne etwas zu unternehmen, ohne jemals zuerst loszuschlagen. Auch Rohan, glaube ich, hätte niemals losgeschlagen, wäre Gandalf nicht gewesen.« »Ah, da legst du den Finger in eine Wunde, die viele spüren«, sagte Beregond. »Aber das könnte sich ändern, wenn Faramir zurückkehrt. Er ist kühn, kühner als viele meinen. Denn heutzutage fällt es den Menschen schwer zu glauben, dass ein Hauptmann klug und wie er in den Lehren und Liedern der Schriftrollen bewandert sein kann und doch unerschrocken und von raschem Urteil im Felde. Solch einer ist aber Faramir. Weniger stürmisch und waghalsig als Boromir, doch nicht weniger entschlossen. Nur, was kann er schon tun? Gegen die Berge von... gegen das Reich dort drüben können wir nicht anrennen. Unser Arm ist zu kurz. Wir können erst zuschlagen, wenn ein Feind in Reichweite kommt. Dann muss unsere Hand umso schwerer sein.« Er klopfte ans Heft seines Schwertes. Pippin sah ihn an. Er war groß, stolz und edel wie alle Männer, die er bisher in diesem Land gesehen hatte, und seine Augen blitzten beim Gedanken an eine Schlacht. »Ach, und meine Hand kommt mir federleicht vor«, dachte er, sagte aber nichts. »Ein Bauer«, hat Gandalf gesagt, »vielleicht, aber in der falschen Partie.« So redeten sie, bis die Sonne den höchsten Stand erreichte. Dann läuteten plötzlich die Mittagsglocken und die Zitadelle kam in Bewegung, denn alle, bis auf die Wachtposten, gingen zum Essen. »Willst du mich begleiten?« sagte Beregond. »Du kannst für heute an meinem Tisch zu Gast sein. Ich weiß nicht, welchem Bataillon du zugewiesen wirst oder ob dich der Statthalter zur eigenen Verfügung in seiner Nähe behalten will, aber du bist willkommen, und es ist gut, wenn du von den Mannen so viele wie möglich kennenlernst, solange noch Zeit ist.« »Gern will ich mitkommen«, sagte Pipin. »Ehrlich gesagt, ich fühle mich einsam. Meinen besten Freund habe ich in Rohan zurückgelassen, und nun habe ich niemanden, mit dem ich reden und scherzen kann. Vielleicht könnte ich mich wirklich eurem Bataillon anschließen. Bist du der Hauptmann? Wenn ja, dann könntest du mich aufnehmen oder meinen Wunsch unterstützen.« »Oh nein«, sagte Beregond lachend, »ich bin kein Hauptmann. Weder Amt noch Rang oder Titel habe ich. Ich bin nur ein einfacher Soldat des 3. Wachtbataillons der Zitadelle. Allerdings, Herr Peregrin, gewährt mir allein dies schon einiges Ansehen in der Stadt, und die Mannen der Turmwache werden im ganzen Land hochgeachtet.« »Dann komme ich dafür überhaupt nicht in Frage«, sagte Pipin. »Bring mich erst zurück zu unserem Zimmer, und wenn Gandalf nicht da ist, nehme ich mit, wohin du willst, als Gast.« Kunft und hatte auch keine Nachricht geschickt. Also ging Pipin mit Beregond zu Tisch und wurde mit den Mannen des 3. Wachtbataillons bekannt gemacht. Und der Besuch schien Beregond ebenso viel Ehre einzutragen wie dem Gast, denn Pipin war hoch willkommen. In der Zitadelle war schon viel über Mithrandirs Begleiter und seine lange Unterredung mit dem Statthalter gemutmaßt worden. Gerüchte besagten, ein Fürst der Halblinge aus dem Norden sei eingetroffen, um Gondor ein Treuebündnis und 5000 Schwerter anzubieten. Und manche wollten wissen, wenn die Reiter von Rohan kämen, würden sie jeder einen kampferprobten Halbling hinter sich im Sattel haben. Kleine, aber unerhört rabiate Burschen. Obwohl Pipin zum eigenen Bedauern diese Hoffnung entkräften musste, konnte er doch den Fürstentitel nicht wieder abstreifen, den man ihm einmal zugesprochen hatte und der einem, der Boromirs Freund gewesen und von Denethor ehrenvoll empfangen worden war, nach Ansicht der Menschen einfach zustand. Und sie dankten ihm dafür, dass er sich zu ihnen gesellt hatte, hingen an seinen Lippen, als er von fremden Ländern erzählte, und versorgten ihn so reichlich, wie er es sich nur wünschen konnte, mit Bier und allem, was sie zu essen hatten. Schwer fiel es ihm nur, auf der Hut zu bleiben, wie Gandalf ihm geraten hatte, und nicht seine Zunge freien Lauf zu lassen, wie es die Art eines Hobbits unter Freunden ist. Schließlich stand Beregond auf. »Lebe wohl einstweilen«, sagte er, »ich habe nun bis Sonnenuntergang Dienst und alle anderen hier ebenso, glaube ich, aber wenn du dich, wie du sagst, allein fühlst, ist dir vielleicht ein munterer Begleiter willkommen, der dich durch die Stadt führen kann. Mein Sohn wird gerne mit dir gehen. Ein guter Junge, soweit ich das sagen kann. Wenn es dir recht ist, so geh in den untersten Stadtkreis und frag dort nach dem alten Gästehaus in der Rath Kellerdain, der Lampenmacherstraße. Dort wirst du ihn finden, zusammen mit anderen Jungen, die in der Stadt bleiben. Unten am großen Tor, ehe es geschlossen wird, gibt es wohl manches, das sehenswert ist.« Er ging hinaus und bald folgten auch alle anderen. Es war immer noch schönes Wetter, obwohl es allmählich diesig wurde, und für einen Märztag, selbst so weit im Süden, war es heiß. Pipin war schläfrig, aber in seine Unterkunft zog es ihn nicht. Also beschloss er, hinunterzusteigen und sich die Stadt anzusehen. Ein paar Leckerbissen, die er aufgespart hatte, brachte er Schattenfell, und sie wurden gnädig angenommen, obwohl es dem Hengst an nichts zu mangeln schien. Dann ging er durch viele gewundene Gassen abwärts. Im Vorübergehen zog er neugierige Blicke auf sich. Wenn sie sich ihm gegenüber sahen, grüßten ihn die Menschen nach der Sitte von Gondor mit feierlicher Höflichkeit, den Kopf geneigt und die Hände auf der Brust. Doch hinter sich hörte er mancherlei Rufe, wenn diejenigen, die vor der Tür standen, die anderen aus den Häusern herbeiriefen, dass sie kommen sollten, um den Halblingsfürsten zu sehen, Mithrandirs Gefährten. Viele gebrauchten auch eine andere als die gemeinsame Sprache, aber es dauerte nicht lange, bis er wenigstens verstand, was Ernil y Perianath hieß, und wusste, dass sein neuer Titel ihm in der Stadt vorausgeeilt war. Schließlich kam er durch Arkaden und viele freundliche Steige und Straßen zum untersten und weitesten Stadtkreis. Dort fragte er sich durch zur Lampenmacherstraße, einer breiten Allee, die zum großen Tor hinführte. Er fand das alte Gästehaus, ein großes Gebäude aus grauem, verwittertem Stein mit zwei von der Straße zurücktretenden Seitenflügeln. Dazwischen ein schmaler Rasenstreifen und hinter ihm das vielfenstrige Haus mit einem Säulengang über die ganze Frontbreite, zu dem ein paar Stufen vom Rasen hinaufführten. Knaben spielten zwischen den Säulen, die einzigen Kinder, die Pippin in Minas Tirith bisher gesehen hatte, und er blieb stehen und schaute ihnen zu. Gleich wurde einer der Jungen auf ihn aufmerksam und kam mit Geschrei über das Gras zu.